Seine Lippen zitterten plötzlich, die Augen loderten auf vor Wut und die bis dahin beherrschte Stimme schwoll an. »Das erlaube ich nicht!« rief er plötzlich und schlug mit aller Kraft mit der Faust auf den Tisch. »Hören Sie, Porfiri Petrowitsch, das erlaube ich nicht!« »Ach, mein Gott, was ist denn nun wieder mit Ihnen los?« rief Porfiri Petrowitsch, anscheinend vollkommen erschrocken. »Verehrtester Rodion Romanowitsch, liebster, teuerster, was ist denn mit Ihnen?« »Das erlaube ich nicht!« schrie Raskolnikow noch einmal. »Leise, Verehrtester! Man könnte es draußen hören und hereinkommen. Was sollen wir denen dann sagen? Bedenken Sie das!« flüsterte Porfiri Petrowitsch entsetzt, indem er sein Gesicht dem Gesicht Raskolnikows ganz nahe brachte. »Das erlaube ich nicht! Das erlaube ich nicht!« wiederholte Raskolnikow mechanisch, aber plötzlich gleichfalls fast flüsternd. Porfiri Petrowitsch wandte sich schnell ab, lief zum Fenster, um es zu öffnen. »Sie brauchen frische Luft! Und etwas Wasser müssen Sie trinken, mein Bester! Das ist ja ein Anfall!« Und er wollte schon zur Tür stürzen, um nach Wasser zu schicken, erblickte jedoch noch rechtzeitig im Zimmer, unweit der Tür, eine volle Karaffe. »Da, Verehrtester, trinken Sie!« flüsterte er, mit der Karaffe und dem Glas zu ihm eilend. »Vielleicht hilft es!« Er zwang ihn, das Glas Wasser in die Hand zu nehmen. Raskolnikow führte es mechanisch an die Lippen, besann sich aber und stellte es mit Ekel auf den Tisch. »Jawohl, Sie haben einen kleinen Anfall gehabt. Wenn Sie so weitermachen, werden Sie sich, mein Lieber, nur Ihre frühere Krankheit wieder auf den Hals holen?« gackerte Porfiri Petrowitsch mit freundlicher Teilnahme, im Übrigen immer noch mit einem Ausdruck, als sei er aus dem Konzept gebracht. »Mein Gott! Ja, wie kann man sich denn nur so wenig schonen? Da kam auch Rasumichin gestern zu mir. Ich gebe zu, dass ich einen boshaften, scheußlichen Charakter habe. Aber was er alles für Schlüsse daraus zieht, Herrgott! Er kam gestern zu mir, nachdem Sie fortgegangen waren. Wir saßen gerade beim Essen, aber er redete und redete. Ich staunte bloß. Herrgott, nochmal, dachte ich. Kam er etwa in Ihrem Auftrag? Ja, so setzen Sie sich doch, Verehrtester. Nehmen Sie doch Platz, um Christi willen.« »Nein, er kam nicht in meinem Auftrag. Aber ich wusste, dass er zu Ihnen gehen und warum er zu Ihnen gehen wollte,« antwortete Raskolnikow scharf.